Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ob Tier oder Pflanze, Widder oder Walnuss, jede Kultur verehrte unterschiedliche Dinge oder Lebewesen als Fruchtbarkeitssymbol. Hierzulande mussten dafür zum Beispiel schon der Frosch oder der Hase herhalten. Doch was steckt hinter dieser Verehrung bestimmter Tiere? Wie wurden ausgerechnet sie zum Symbol für Fruchtbarkeit? Rund 2700 Jahre vor Christus im alten Ägypten. König Ninetje feiert auf dem Seetfest seine wiedererstarkte Macht. Wie schon die Pharaonen vor ihm, treibt er den heiligen Stier Apis vor die Tore der Stadt. Angespornt von den Schreien des Herrschers, rennt das wuchtige schwarze Tier mit der weißen Blässe über die Felder. Nun werden die Äcker reiche Frucht tragen und die Viehherden viele Jungtiere bekommen. 5. Jahrhundert vor Christus. Ein junges römisches Paar feiert Hochzeit im Kreise von Familie und Freunden. Wie es der Brauch ist, greift der Bräutigam in eine Schale voller Walnüsse und wirft sie unter die Gäste. Was für ein Glück! Die Nüsse prallen mit hellem Klang auf den Steinboden. Die Ehe der beiden wird also gut verlaufen und viele Kinder hervorbringen. Ostersonntag in Bayern. Eine Familie feiert die Auferstehung Christi. Auf dem Sonntagstisch steht der Osterstrauch. Bunt baumeln daran die selbst bemalten Eier. Vor jedem Teller steht ein kleiner Schokoladenhase. Die Osternester der Kinder sind schon gefüllt. Sie freuen sich aufs Ohrbäcker. Dabei schlagen zwei Spieler die Spitzen hartgekochter Eier aufeinander. Der Stier, die Nuss, das Ei. Sie alle stehen für Fruchtbarkeit. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Fruchtbarkeitssymbole. Denn kaum ein anderes Thema ist für die Menschen so wichtig. Ihre dringlichste Aufgabe besteht schließlich darin, für ihren eigenen Fortbestand zu sorgen. Also Nahrungsquellen zu sichern und selbst fruchtbar zu sein. Geht hin und mehret euch. In vielen Kulturen gab und gibt es die Vorstellung, dass Schwangerschaft und Geburt einem Wunder gleichkommen. Einem Wunder, das man nicht erzwingen, wohl aber über entsprechende Rituale erbitten und befördern kann. Auch in der heutigen Zeit mit der modernen Hochleistungsmedizin, die scheinbar ja alles möglich macht und technisch in spezialisierten Praxen dann umsetzen kann, ist es nicht selbstverständlich, eben schwanger zu werden. Frauen früherer Zeiten hatten diese Möglichkeiten nicht. Deswegen haben sie da auf die göttliche Macht und auf die Unterstützung gehofft und sie erbeten durch entsprechende Rituale. Die Gynäkologin Dr. Anita Schmidt-Jochheim betreut seit über 20 Jahren die kulturgeschichtliche Sammlung Heinz Kirchhoff – Symbole des Weiblichen in Göttingen. Der inzwischen verstorbene Gründer Heinz Kirchhoff sammelte über Jahrzehnte Kunst- und Alltagsgegenstände aus aller Welt, die sich mit der Bedeutung des Weiblichen befassen. Zahlreiche Ausstellungsstücke thematisieren, naturgemäß, die Fruchtbarkeit. Es gibt Symbole in den unterschiedlichen Kulturen, also regionübergreifend. Es gibt aber auch Symbole, die nur in einer bestimmten Region verwendet werden oder sie haben im Laufe der Zeit eine andere Bedeutung erhalten, also beispielsweise das Ei. Bei uns in Mitteleuropa, aber auch schon in China und in ganz vielen antiken Gesellschaften steht das Ei für den Sieg des Lebens über den Tod. Es steht für Fruchtbarkeit. Es ist die Quelle neuen Lebens. Es wurde im alten Ägypten als Ursprung der Welt verehrt. Die Chinesen haben schon vor 5000 Jahren zum Frühlingsanfang bemalte Eier verschenkt. In Griechenland und Rom hängte man in der Antike bunte Eier auf und hat sie verschenkt, um im März den Neubeginn zu feiern. Wir Deutschen feiern heute Ostern im Eierrausch. Doch wer kennt noch ihre Bedeutung? Für Christen ist das Ei, vor allem das rot bemalte Ei, wie für ihre heidnischen Vorgänger Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn. Darüber hinaus bekommt es eine weitere spirituelle Bedeutung. Die rote Farbe symbolisiert das von Jesus Christus für uns vergossene Blut. Die starre Schale des Eis steht für den Tod Christi. Sie versinnbildlicht die Wände seines Grabs. Doch aus dem Ei wird neues Leben entstehen. Es ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Zum Osterfest gehört heute natürlich auch der eierlegende Hase. Dieser wurde allerdings erst im 20. Jahrhundert so richtig bekannt. Gut promoted durch die Spielzeug- und Süßwarenindustrie. Warum gerade ein Hase die Eier bringt, darüber gibt es viele Vermutungen. Haben ihn etwa die Protestanten erfunden, um den katholischen Osterbräuchen etwas entgegenzusetzen? Oder liegt es einfach daran, dass im Frühjahr wilde Hasen in die Gärten kamen, weil das Futter auf dem Feld knapp geworden war? Oder ist einem Bäcker einst ein Osterlamm im Backofen missglückt, sodass es aussah wie ein Hase? Wie auch immer. Auf alle Fälle ist der Hase an sich schon seit Urzeiten ein Symbol der Fruchtbarkeit. Der Hase galt schon bei den Römern als Fruchtbarkeitssymbol. Und zwar auch, weil eine Häsin bis zu 4-mal im Jahr Junge wirft. Und in der griechischen Mythologie ist der Hase das Tier der Liebesgöttin Aphrodite. Der Zusammenhang ist naheliegend. Der Hase bekommt viele Junge, also ist er besonders fruchtbar. Er wird zum Fruchtbarkeitssymbol. So lässt sich auch erklären, warum Hasenspeichel als Hausmittel bei Kinderwunsch empfohlen wurde. Er müsse aber, so der englische Arzt Dr. William Sermon 1671, möglichst frisch und direkt vom Maul des Hasen gezapft werden. Wie der Hase bekommt auch der Frosch zahlreiche Nachkommen. Anita Schmidt-Jochheim erzählt von Exponaten aus der Sammlung Heinz Kirchhoff. Frösche haben wir aus Mexiko, von den Azteken, aber auch aus Ägypten und aus afrikanischen Gesellschaften. Der Frosch symbolisiert in der Mythologie auch die Themen Wiedergeburt und Fruchtbarkeit. Und wer schon mal in einem Teich die vielen, vielen wimmelnden Kaulquappen gesehen hat, der kann sich lebhaft vorstellen, dass dieses Tier Fruchtbarkeit darstellt und symbolisiert. Auch die Paarungsweise der Frösche mag bei ihrer Auswahl zum Fruchtbarkeitssymbol förderlich gewesen sein. Das Froschmännchen bespringt das Weibchen, umklammert es mit den Vorderbeinen und gibt seinen Samen auf den Laich, den das Weibchen ablegt. Das kann auf uns Menschen lüstern wirken. Tatsächlich wird der Frosch in christlich geprägten Kulturen bisweilen auch als ekelerregend und unheimlich empfunden. Denken wir an das Märchen vom Froschkönig. In außereuropäischen Kulturen verbindet man jedoch fast ausschließlich positive Gefühle mit dem kleinen Frosch. Ein weiteres Tier mit hoher Reproduktionsrate ist die Kaurischnecke. Sie stammt aus den warmen Gewässern des Indischen Ozeans und des Pazifiks und wird aufgrund ihres Aussehens oft auch Kaurimuschel oder Porzellanschnecke genannt. Das Gehäuse der Schnecke ist eiförmig, glatt und hübsch gemustert. Von der Jungsteinzeit bis hinein ins 20. Jahrhundert diente die Kaurischnecke in vielen Teilen der Welt als Währung. Für eine Handvoll davon konnte man mancherorts eine Kuh bekommen. Sie war aber nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Fruchtbarkeitssymbol. Und das nicht nur aufgrund ihrer vielen Nachkommen. Ihre äußere Form wird wegen der schlitzartigen Öffnung mit dem weiblichen Geschlechtsteil assoziiert. Und sie wird in Schnüre eingebunden und dann als Amulett oder als Talisman getragen. Zum Teil sogar heute noch, also in Japan und Indien zum Beispiel, gibt man einer Frau unter der Geburt eine Kaurischnecke in die Hand. Und auch in afrikanischen, westafrikanischen Gesellschaften werden Frauen mit Kaurischnecken behängt, also unter der Geburt, um vor bösen Geistern zu schützen. Die Mutterschaft bestimmte jahrtausendelang die soziale Rolle der Frau. Viele Nachkommen sicherten den Fortbestand der Familie. Viele Kinder bedeuteten Ansehen, Arbeitskräfte und ein Auskommen im Alter. Vermeintliche Unfruchtbarkeit hingegen war für viele Frauen gleichbedeutend mit dem Sozialen aus. Wie viele Frauen wurden bis in unsere Tage verstoßen oder gar ermordet, weil sie angeblich unfruchtbar waren? Verständlich also, dass Frauen schon seit Urzeiten versuchten, mit Hilfe von Fruchtbarkeitszauber oder Ritualen schwanger zu werden. Einiges spricht dafür, dass schon in der Altsteinzeit die sogenannten Venus-Figurinen diesem Zweck dienten. In ganz Europa, aber bis hin nach Russland, wurden hunderte dieser Venus-Figuren gefunden. Das sind meistens sehr kleine, gravierte, aber auch plastische Frauendarstellungen. Und trotz der großen räumlichen Distanz zwischen den einzelnen Fundorten weisen sie, das ist das Bemerkenswerte, alle eine ähnliche Gestalt auf. Es ist ein anonymer Kopf ohne ausgeprägte Gesichtszüge. Die Frauen haben große Brüste, einen stark gewölbten Bauch, ein breites Becken, kräftige Oberschenkel. Und auch besonders ist es ein ausdrücklich dargestelltes Geschlechtsteil. Also es ist sehr hervorgehoben. Was auch besonders ist, allen diesen Frauenstatuetten, die bisher gefunden wurden, fehlen die Füße. Also man nimmt an, dass sie wahrscheinlich in Zeremonien in die Erde gesteckt worden sind. Die Venusfigurinen haben nichts mit der römischen Liebesgöttin Venus zu tun. Die Statuetten aus der Steinzeit bekamen ihren Namen erst im 19. Jahrhundert. Der Name Venus bedeutete damals so viel wie völlig nackt. Nichtsdestotrotz steht aber auch die echte Venus, also die antike Liebesgöttin, für Fruchtbarkeit. Häufig wird ihr ein ganz besonderes Symbol aus der Pflanzenwelt in die Hand gelegt, der Granatapfel. Der Granatapfel ist aber seit der Antike das Symbol für Fruchtbarkeit, für Liebe und für Leidenschaft. Und alle Göttinnen, wirklich alle Göttinnen der Liebe und der Fruchtbarkeit, ob es jetzt die Ishtar war, ob es die Isis, die Aphrodite, die Venus, die Gottesmutter Maria, alle haben sie den Granatapfel beigeordnet als Symbol. Der Granatapfel, diese leuchtend rote Frucht, deren Inneres aus Hunderten von Fruchtkernen besteht, steht in vielen Kulturen sinnbildlich für Fruchtbarkeit. In der Antike verband man mit der Frucht auch den Frühling, Verjüngung und Unsterblichkeit. Venus soll auf Zypern höchstpersönlich einen Granatapfelbaum gepflanzt haben. Für Demeter, die griechische Vegetationsgöttin, zerschlug man Granatäpfel auf dem Pflug, um für eine reiche Ernte zu bitten. Im alten Rom trugen frisch vermählte Frauen Kränze aus den Zweigen des Granatapfelbaums, um viele Kinder zu bekommen. Die Bräuche um die rote Frucht sind zahlreich. Noch heute wirft man in Asien, im Vorderen Orient, aber auch in Griechenland, beim Abschied der Braut vom Elternhaus einen getrockneten Granatapfel auf die Schwelle der Eingangstür. Springt die Frucht auf, wird die Ehe kinderreich. Auch im Judentum steht die rote Frucht für Erneuerung und Fruchtbarkeit. Die Frucht ziert bisweilen den Saum hochpriesterlicher Gewänder und steht dann für die Fruchtbarkeit des gelobten Landes. Und im Christentum erhält der Granatapfel eine zusätzliche spirituelle Bedeutung. So zum Beispiel im berühmten Gemälde Sandro Botticellis aus dem 15. Jahrhundert. Madonna mit dem Granatapfel. Darauf ist die Madonna dargestellt mit dem Jesuskind im linken Arm und ihre linke Hand, die auch das Kind umfasst, hat gleichzeitig einen geöffneten Granatapfel, auf dem auch das Händchen von dem kleinen Jesus liegt. Und fragt man sich natürlich, warum hält sie da einen Granatapfel? In der Bibel galt der Granatapfel als eine der bedeutsamen sieben Früchte, mit denen das gelobte Land Israel gesegnet war. Aber der Granatapfel ist auch in der christlichen Symbolsprache, steht für die Kirche, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Er symbolisiert das Enthaltensein, das eigene Enthaltensein in der Schöpfung in Gottes Hand. Und er ist auch ein Symbol des Priesterstandes. Und aufgrund dieser Symbolsprache taucht der Granatapfel in vielen, vielen mittelalterlichen Tafelgemälden auf. Kehren wir zurück vom Granatapfel aus fernen Regionen zum ganz gewöhnlichen heimischen Apfel, dem mit nur 10 Kernen. Auch er ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Teilt man ihn senkrecht auf, erinnert sein Kerngehäuse an das weibliche Geschlechtsorgan. Im Volksmund heißt das Äpfelchen anbeißen so viel wie Entjungferung. Und jemandem einen Apfel zuwerfen, galt schon in der Antike als Liebeswerbung. Auf der Insel Chios lebte ein Mädchen namens Ktesila. Sie war die Tochter des reichen Alkidamas. Nun trug es sich zu, dass Ermokaris, ein armer Jüngling, sich in Ktesila verliebte. Wie sollte er sie für sich gewinnen? Er schrieb auf einen Apfel einen Schwur. Ich, Ktesila, Tochter des Alkidamas, möchte keinen anderen als Ermokaris heiraten. Als dieselbe sich im Diana-Tempel aufhielt, rollte Ermokaris ihr den Apfel zu. Ktesila hob ihn auf, las die Schrift und der Spruch, den sie gelesen, wurde wahr. Sie war bereit, Ermokaris Frau zu werden. So einfach kann es also gehen. Ein anderer, jüngerer Brauch aus dem Spreewald scheint dagegen geradezu mühevoll bis unappetitlich. Hier rät man jungen Frauen, die Liebe eines Mannes zu gewinnen, indem sie sich eine Nacht lang einen Apfel zwischen die Beine auf die Scham legen, ihn ganz durchschwitzen und ihn dann dem Geliebten zum Essen geben. Bleiben wir noch ein bisschen im Reich der Erotik. Was heute kaum jemand weiß, nicht nur der Apfel galt lange als eindeutige Liebesgabe, sondern auch Alltagsgegenstände, die wir heute wohl kaum noch mit Erotik in Zusammenhang bringen, nämlich Nadel, Schere und Nadelbehälter. In dem Märchen »Schneider sieben Tod auf einen Schlag« von Clemens Brentano aus dem 19. Jahrhundert heißt es etwa: Als ich nun eines Tages am Fenster saß und nähte, ging eine hübsche Jungfer vorbei. Sie trug einen Korb voll rotbackiger Äpfel. Ich winkte ihr und sie schenkte mir einen. Und ich schenkte ihr dafür ein Nadelkissen in Gestalt eines Herzens, das ihr viel Vergnügen machte. Der Apfel stand nun neben mir und ich sah ihn mit unbeschreiblicher Freude an. Denn er erinnerte mich immer an das schöne Kind, das ihn mir gegeben hatte. Wir lesen heute ahnungslos über das Nadelkissen hinweg. Denn was hat ein Nadelkissen mit Liebe zu tun? Ganz einfach. Die Nadel steht für Liebeslust und Liebesschmerz. Sie durchdringt den Stoff wie der Penis die Vagina. Eine bis ins 20. Jahrhundert durchaus geläufige Interpretation. Ebenso sah man in der geschlossenen Schere ein Phallussymbol und in der geöffneten die beiden Schenkel einer Frau. Scheren wurden wie Messer und Schwerter in Scheiden gesteckt. Und so sah man in sogenannten Strickscheiden, also dem Aufbewahrungsort für Stricknadeln, ebenfalls ein Symbol für das weibliche Geschlechtsorgan. Nur so ist verständlich, dass Nadelbehälter, Nadelkästchen oder auch Nadelkissen gern zu Hochzeiten verschenkt wurden, als scherzhafte Anspielung auf die Fruchtbarkeit des Paares. Ebenso wurden Nadelkästchen auch gerne bei der Brautwerbung als Liebesbeweis verschenkt. In der Abhandlung »Die erotische Nadel, Fruchtbarkeits- und Liebessymbole« von Ingraban de Simon finden sich jede Menge Abbildungen dazu. Viele davon beinhalten auch Fruchtbarkeitssymbole aus Flora und Fauna. Da ist zum Beispiel die Strickscheide in Form einer Spargelstange oder Mohrrübe. Wofür das längliche Gemüse steht, ist naheliegend. Auf einer anderen äußerst kunstvoll hergestellten Strickscheide schnäbeln sich zwei Tauben, die bekannten Turteltauben. Wieder eine andere Abbildung zeigt eine Schere in der Gestalt eines Storches, der ja bekanntlich die Kinder bringt. Manche symbolischen Bedeutungen sind uns durchaus noch geläufig. So wundert sich heute niemand über einen Storch aus Holz im Vorgarten eines frisch vermählten Paares. Noch dazu, da meistens noch Babywäsche dabei hängt. Auch mag der eine oder andere noch wissen, warum sich Hochzeitsgäste nach dem Kirchgang im Spalier aufstellen und auf das frisch vermählte Paar Reis regnen lassen. Zur Sicherheit sei es dennoch gesagt. Reis steht für Glück und Fruchtbarkeit. In manchen Gegenden nimmt man es sogar ganz genau und zählt die Reiskörner, die sich in der Frisur der Braut verfangen haben. Sie geben dann Auskunft über die Anzahl der zu erwartenden Kinder. Andere uralte Symbole der Fruchtbarkeit sind uns kaum noch bekannt, wie zum Beispiel die Walnuss. Die Walnuss steht für Fruchtbarkeit, für Kindersegen und für Sinnenlust. Hier kommt jetzt ein kleiner medizinischer Hinweis. Klar steht die dafür, weil wir heute ja wissen, dass Nüsse und auch Walnüsse gerade sehr viele Antioxidantien enthalten und die männliche Fruchtbarkeit steigern. In Rom zum Beispiel hat man die Walnüsse bei Hochzeitsbräuchen verwendet. Der Bräutigam hat sie unter seine Gäste und unter die Zuschauer geworfen. Und der Klang der Walnuss beim Aufprall sollte dann, vor allem wenn er hell war, eine glückliche Ehe schaffen, so glücklich wie das Götterpaar Jupiter und Juno. In Oberösterreich schleuderten heiratswillige Frauen Stöcke in die Krone eines Walnussbaums. Die Frau, deren Stock dort hängen blieb, konnte davon ausgehen, noch im selben Jahr zu heiraten. Andernorts galt eine gute Walnussernte im Herbst als Zeichen dafür, dass im nächsten Jahr viele Jungen geboren werden. Harte Schale, süßer Kern. Ganz ähnlich wie die Walnuss wurde auch die Mandel gedeutet. Auch sie verstreute man in der Antike bei Hochzeiten. Die Nuss galt generell wegen ihres gut geschützten Kerns als Symbol für Schwangerschaft und Fruchtbarkeit. Die alten Griechen wiederum sahen in dem aus der Mandel gewonnenen Öl einen ganz besonderen Saft, den Samen des Zeus. Männliche Potenz, Kraft und Stärke. Natürlich gibt es auch hierfür zahlreiche Symbole. Stier und Widder sind typische männliche Fruchtbarkeitssymbole, wobei der Widder eben, also das ist ja das männliche Schaf, Durchsetzungskraft und Fruchtbarkeit symbolisiert. Er ist schon im alten Ägypten dafür verehrt worden und seine Fruchtbarkeit spielte in sämtlichen Lebensbereichen eine große Rolle. Also nicht nur das Erzeugen von großen Tierherden, sondern auch Kindersegen und das Befruchten der Felder. Und der Widder war auch neben dem Stier eines der am häufigsten geopferten Tiere. Wie die anfangs erwähnten heiligen Stiere im alten Ägypten, die sogenannten Apis-Stiere. Trieb der Pharao einen solchen auf die Äcker, segnete er damit Herden und Felder. Als Gott der Fruchtbarkeit galt Amun. Er war für die überlebenswichtige Nilüberschwemmung zuständig. Sank der Wasserstand nach einer Überschwemmung, blieb der fruchtbare Nilschlamm zurück, bester natürlicher Dünger. Gott Amun wurde bisweilen als Widder oder als Mensch mit Widderkopf dargestellt. Bei den Griechen wurde aus ihm Göttervater Zeus, der bekanntlich auch sehr zeugungsfähig war. In Zeiten ohne Kunstdünger und Kinderwunschambulanzen entstanden zahlreiche Rituale und Symbole, um die Fruchtbarkeit zu begünstigen. Aber wie viel Glaube an magische Rituale steckt heute noch in uns? Halten wir den Tanz in den Mai noch für einen Fruchtbarkeitstanz? In so mancher Wallfahrtskirche hängen zahlreiche Babyfotos als Dankeschön für den erfüllten Kinderwunsch. Doch generell, so die Gynäkologin Anita Schmidt-Jochheim, wird Unfruchtbarkeit immer mehr als ein allein technisch zu lösendes Problem angesehen. Dabei ist Fruchtbarkeit auch heute noch alles andere als selbstverständlich. Die Technikgläubigkeit der unsrigen Bevölkerung bringt es mit sich, dass viele dann denken, Unfruchtbarkeit ist ein leicht lösbares Problem. Das ist aber nicht so. Es spielt eben noch was anderes mit. Also vielleicht hier nur ein Wort dazu. Trotz aller Bemühungen werden nur, in Anführungsstrichen, knapp 30% aller Frauen, die in solchen Behandlungen sind, schwanger. Man denkt, ach, das ist dann, muss ein viel höherer Prozentsatz sein. Nein, ist es nicht. Wir sind eben keine Maschinen, die auf Knopfdruck reagieren. Da muss noch mehr dazu kommen. Früher glaubte man an die Kraft von Granatapfel und Froschspeichel, um schwanger zu werden. Heute vertrauen wir medizintechnischen Errungenschaften. Erzwingen aber kann man das Glück einer Schwangerschaft wohl weder mit Hightech-Medizin noch mit Glauben an die Fruchtbarkeitssymbole der Natur. Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts. Dieses Mal aus der Mythologie. Silke Wolfrum fragte nach, was Pflanzen, Tiere oder Gegenstände zu Fruchtbarkeitssymbolen werden ließ. Regie führte Irene Schuck, in der Technik war Birgit Vetter. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.